Bill Gates gab die strategische Linie schon vor 4 Jahren vor. Anlässlich des 20. Jahrestages zur Einführung des Betriebssystems Windows kündigte der Microsoft-Gründer auf der jährlichen Aktionärsversammlung einen umfassenden Strategiewechsel an. Und Steve Ballmer, der damalige zweite Mann und heutige Microsoft-Chef, sprach sogar von einer Software-Revolution, die sich innerhalb recht kurzer Zeit abspielen würde. Dahinter steckte der von Bill Gates mit enormer Energie betriebene Ansatz, das Softwaregeschäft vollständig ins Internet zu verlagern. Der PC werde auf Dauer durch eine Vielzahl mobiler Geräte abgelöst, argumentierte Bill Gates. Handy, MP3-Player oder persönliche digitale Assistenten würden das Computergeschäft der Zukunft bestimmen. Und all diese kleinen, teilweise sogar unsichtbaren Computer sind über das Internet miteinander verbunden. Die Konsequenz daraus? Computeranwender kaufen keine Softwarepakete wie die Office Suite mehr für ihre PCs im Büro oder zu Hause, sondern sie nutzen Softwaredienste im Web. Komplexe und ressourcenfressende Betriebssysteme haben ausgedient. Microsofts damalige Antwort darauf hieß Windows Live. Anwendungen laufen im Web und nicht mehr auf dem eigenen PC. Doch dann kam Windows Vista, ein Betriebssystem für stationäre Personal Computer mit großem Arbeitsspeicher, schnellem Prozessor und hohen Festplattenkapazitäten. Und damit verlor das Windows Live-Projekt immer mehr an Bedeutung. Und Microsoft verlor Marktanteile. Google und Yahoo zogen mit ihren Web-Anwendungen davon. Übrig blieb vom Live-Projekt der Internetsuchdienst LiveSearch. Doch der führte verglichen mit Google ein ausgesprochenes Schattendasein und brachte es im Suchmaschinenmarkt laut einer Analyse des Service Providers Net Applications gerade mal auf einen Marktanteil von 4,8%. Deshalb musste Bing her. Und deshalb ruhen auch die Hoffnungen von Steve Ballmer auf der neuen Suchmaschine, die laut Microsoft-Eigenwerbung ein ganz neues Niveau in der Internetsuche bieten soll. Entscheidungsmaschine nennt Microsoft Bing. Dabei handelt es sich ganz einfach um eine Suchmaschine, die ähnliche Ergebnisse liefert wie Google. Auch scheint Bing auf den ersten Blick mit vergleichbaren Algorithmen für das Ranking von Webseiten wie Google zu arbeiten. Die Auswertealgorithmen scheinen ebenfalls eine ähnliche Struktur aufzuweisen wie Google und Yahoo. Sehr geschwindigkeitsoptimiert sind die Suchfunktionen für Bilder und Videos, die Bing aufweist. Die ersten gefundenen Bilder werden sofort angezeigt, weitere Suchtreffer dynamisch nachgeladen. Die Videosuche überrascht mit einer neuen Funktion, die einen kurzen Zusammenschnitt des gesamten Videos und damit einen Überblick bietet, der über die reine Vorschau weit hinausgeht. Mit Bing will Steve Ballmer nicht nur eine Aufholjagd in Richtung Google starten. Nein, er hat viel mehr damit vor. Bing soll der zentrale Webservice von Microsoft werden. Das bedeutet viel mehr als nur Windows Live Search zu ersetzen. Bing ist der zweite Versuch Microsofts, sich für das Internetzeitalter fit zu machen. Gleichwohl spricht Steve Ballmer nicht mehr von einer Software-Revolution wie vor 4 Jahren. Und das liegt nicht nur daran, dass das Live-Projekt alles andere als erfolgreich war. Es ist vielmehr ein Zeichen großer Unsicherheit, die auf dem Microsoft Campus in Redmond allgegenwärtig ist. Wie das Geschäft mit dem Windows-Betriebssystem und den Office-Produkten funktioniert, weiß man bei Microsoft. Und man weiß auch, dass genau dieses Geschäftsmodell ein Auslaufmodell ist. Wie aber Software und Services im Internet funktionieren und wie daraus ein Geschäftsmodell entwickelt werden kann, das ist die große Preisfrage in Redmond. Bing soll Antworten dafür liefern. Und das sogenannte Antwortzeitfenster ist denkbar klein.